Blumen im Garten, so 20 Arten von Rosen, Tulpen und Narzissen leisten sich heute die feinen Leute. Das alles will ich gar nicht wissen. Ein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Holleri, holleri, hollero. Was brauch ich rote Rosen, was brauch ich roten Mohn? Holleri, holleri, hallero. Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meinen Kaktus und er sticht dich dicht. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Holleri, holleri, hallero. Ba, dum, ba, dum, ba, da, dum, ba, dum, ba, da, dum, ba, dum, ba, da. Man findet gewöhnlich die Frauen ähnlich und den Blumen, die sie gerne tragen. Doch ich sag täglich, das ist nicht möglich. Was sollen die Leute sonst von mir sagen? Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollalleri, hollalleri, hollallero. Was brauch ich rote Rosen, was brauch ich roten Mohn? Hollalleri, hollalleri, hollallero. Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meinen Kaktus und er sticht dich. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Holleri, holleri, hollera, holleri, holleri, hollero, hollero. Viere, klopft's an die Türe, na du Besuch so früh am Tage. Es war Herr Krause vom Nachbarhause, er sagt, verzeihen Sie, wenn ich frage. Sie haben doch einen Kaktus da draußen am Balkon. Holleri, holleri, hollero. Der fiel soeben runter, was halten Sie davon? Holleri, holleri, hollero. Er fiel mir aufs Gesicht, ob's glauben oder nicht. Jetzt weiß ich, dass ihr grüner Kaktus sticht, sticht, badada, sticht, sticht, badabell. Wann sie ihren Kaktus gefälligst anderswo? Holleri, holleri, hollero.